1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist ja Themennacht bei uns und das Thema heute Nacht heißt Tiere. Ich möchte mich gerne mit das ist natürlich ein sehr schöner Versprecher. Ich möchte mich gerne heute Nacht mit Tieren unterhalten. Nein, so natürlich nicht. Ich möchte mich gerne mit euch über Tiere unterhalten. Hat euch schon mal ein Tier krank gemacht oder vielleicht sogar schwer verletzt? Hat euch ein Tier das Leben gerettet vielleicht? Oder ist ein Tier euer absoluter Lebensinhalt? Das kann ja sein. Oder sind euch Tiere schon mal zur Plage geworden? Also Stichwort Kakerlaken, Wanzen, Läuse, so etwas. Also wenn ihr auch gerne mit mir über das Thema Tiere sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Thema Tiere. Ich bin gespannt, was wir zu hören bekommen. Und die erste Anruferin heute Nacht ist Tine. Die Tine ist 28. Guten Morgen, Tine. Ja, hallo Domian. Hallo Tine. So. Zum Thema Tiere, ja. Hast du dich gemeldet bei uns? Genau, wir haben vor ein paar Jahren schon mal telefoniert und damals ging es mir richtig dreckig durch mehrfach Traumata. Mhm. Und durch meine Hündin hat sich da eigentlich sehr, sehr viel geändert. Mhm. Und zwar, ich war so weit, dass ich eigentlich nur noch depressiv war, Selbstmordgedanken hatte, ich war selbstverletzend, essgestört, bin eigentlich kaum noch rausgegangen und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, ich nehme einen Pflegehund zu mir. Ja. Und dieser Pflegehund war dann ein 11 Wochen altes Hundekind aus einer Tötungsstation in Bosnien. Aus einer Tötungsstation? Genau. Also wo Hunde eingesammelt werden, um dann getötet zu werden? Genau, die haben eine Gnadenfrist von ein paar Wochen und wenn keiner kommt und sie rausholt und dann werden die umgebracht. Mhm. Weil halt in diesen Ländern ist ein ganz großes Problem mit Straßenhunden und da ist der Tierschutz einfach noch nicht so weit. Und dieses Hundekind bekam ich dann mit 11 Wochen abgemagert bis auf die Knochen. Über eine Organisation, die das Tier hierher dann transportiert hat irgendwie. Ja, über SOS Welpen in Not war Und da haben die Rippen rausgeguckt, die Knochen haben rausgeguckt, das Schwänzchen war so dünn wie mein kleiner Finger. Und Panik. Also die hat unter sich gepinkelt vor lauter Angst, wenn ich sie nur angeguckt habe. Mhm. Da war überhaupt kein Welpenverhalten, die hat sich nur versteckt, da war keine Neugierde und gar nicht. Mhm. Und durch diesen kleinen, verängstigten Hund habe ich eigentlich zurück ins Leben gefunden. Das heißt, dieser Hund hat dir so einen Lebensinhalt gegeben. Auch du konntest dich um das Tier kümmern und somit deine eigenen Probleme eher vergessen oder sogar bewältigen. Zum Teil, ja, zum Teil. Also es war zum einen, dadurch, dass sie so ängstlich war, musste ich stark sein. Musstest du stark sein, genau. Anderes übrig. Ja. Wenn ich weiter ängstlich gewesen wäre und Duckmäuschen und hätte überall einen Bogen drum gemacht, dann hätte ich ihr das beigebracht, oh Gott, die Welt ist ganz furchtbar gefährlich. Du hast sehr schwere, sehr schlimme Sachen erlebt. Ja. Vorher. Wenn du vielleicht nochmal kurz ein Stichwort sagen kannst, damit man es so ein bisschen einordnet. Ja, also ich war als Einjährige im Krankenhaus mit schweren Verbrennungen, ein Unfall zu Hause und wurde am Bett festgebunden und die tote Haut ohne Betäubung abgezogen. Und als 7-Jährige ist mein bester Freund totgefahren worden, ich war dabei und wurde anschließend jahrelang in der Schule gemobbt und fertig gemacht. Und ich habe nichts gesagt, bis ich 18, 19 war. Ja. Und mein Vater war halt auch nicht so wirklich das Wahre. Also ziemlich heftige Sachen erlebt so in der Kindheit und Jugend. Ja. Der Hund ist heute immer noch bei dir? Ja, sie ist heute 2,5 Jahre alt und ein absolutes Powerpaket. Also, was, ein Trauerpaket? Powerpaket, ich wollte schon sagen. Powerpaket, ja. Wie groß ist sie jetzt? Sie ist 20 Kilo schwer und etwa 50 Zentimeter hoch. Ja. Also ist vermutlich ein Schäferhund-Windhund-Mischling. Ja. Und Power ohne Ende. Also und Rennen ist ihre Leidenschaft und sie macht unheimlich viele Tricks, weil sie ist unheimlich schlau und sie hatte sich anfangs immer in die Füße gebissen vor lauter Stress. Mhm. Und später auch, wo ich mal Borreliose hatte, vor lauter Langeweile dann, weil ich mich nicht so um sie kümmern konnte. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mit ihr Tricks zu machen. Seitdem hat sie sich nie wieder gebissen. Das heißt, dieser Hund ist jetzt dein ständiger Lebensbegleiter geworden seit damals. Ja. Geht es dir richtig gut heute? Ich habe noch meine Baustellen, natürlich, aber mir geht's gut, ja. Ja. Ja. Das ist ja schon verrückt. Das hört man ja immer wieder, dass Tiere, insbesondere Hunde oder auch Katzen, manchmal vielleicht sogar den besten Therapeuten ersetzen. Ja. Weil. Ja, es war auch irgendwo, für mich selber konnte ich nicht stark sein. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe mich nur zurückgezogen. Ja. Aber ihr war es halt immer wieder, diese kleinen Situationen, wo sie mich vorgestellt hat, wo ich wusste, okay, diese Gruppe Jugendliche, die da jetzt rumsteht, ich kann keinen Bogen machen, ich kann nicht Duckmäuschen spielen, ich muss da jetzt durch. Und aus diesen vielen kleinen Situationen hat sich das irgendwann eingeprägt bei mir. Vielleicht hätte das gar nicht so einen großen Erfolg gehabt, wenn das Tier nicht selbst traumatisiert gewesen wäre. Kann das definitiv sein? Definitiv nicht. Also ich denke, wenn ich einen lebhaften, fröhlichen Hund gehabt hätte, wäre ich zwar damit rausgegangen, und hätte wahrscheinlich auch ein paar Leute kennengelernt, aber ich hätte nicht stark sein müssen. Genau. Interessant, ganz toll. Und der Hund ist jetzt richtig, hat seine Mitte gefunden, wie man so sagt, ist gesund und munter. Ja, sie hat schon noch so eine gewisse Scheu, da arbeite ich momentan gerade dran, dass sie einfach die Möglichkeit hat, auch mal bei anderen Leuten zu sein, dass ich sie einfach mal einen Tag abgeben kann oder wenn mal Krankenhaus ansteht oder sowas, dass ich sie beruhigt in andere Hände geben kann. Mhm. Also sie ist halt, dadurch, dass ich am Anfang sehr viel mit ihr alleine gearbeitet habe, beziehungsweise auch eben so, sehr stark für sie sein muss und absoluter Rudelführer geworden bin, ist sie halt sehr auf mich fixiert. Mhm. Und diese absolute Prägung auf mich, die versuchen wir halt jetzt ein bisschen zu lösen, dass sie einfach freier wird und auch mit anderen Menschen lockerer umgeht. Ja. Also eine tolle Geschichte, eine Erfolgsgeschichte. Dir geht's gut und dem Hund geht's gut. Ihr beiden habt euch gefunden und super, freut mich sehr. Mhm. Toll. Und sie ist ein absoluter Verlasshund. Also das hätte man nicht gedacht, wo ich sie bekommen habe. Ich habe gedacht, die geht mir kaputt, weil sie einfach so schlimm drauf war. Und vor allem, es war das absolute Risiko, dass sie ein Angstbeißer wird. Aber ich kann mit ihr Zug fahren, ich kann mit ihr Bus fahren, ins Restaurant gehen. Ich gehe mit ihr auf den Weihnachtsmarkt und stelle mich da mitten in den Trubel. Ja. Egal, in welche Bedrängnis sie gerät, sie beißt nicht. Sie ist absolut friedlich. Dann hast du sie gut erzogen und sie hat absolutes Vertrauen zu dir. Ja. Ja, so funktioniert das dann. Ja, auf jeden Fall. Ja. Tine, tolle Geschichte. Danke, dass du angerufen hast und viel, viel Spaß noch mit deinem Hund und alles Gute. Mögt ihr viele, viele Jahre noch zusammen sein können. Ja, danke. Und du mach weiter so. Ich höre dich oft und es gefällt mir super. Dankeschön, Tine. Alles Gute. Tschüss. Ja. Ciao. Ciao. So, unser Thema heute nach Tiere. Ich möchte mich gerne mit euch über Tiere unterhalten. Was habt ihr mit oder durch Tiere schon Besonderes erlebt, Krasses erlebt, Schlimmes erlebt vielleicht auch oder auch sehr, sehr Schönes erlebt? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de, Stichwort Tiere, plus eure Telefonnummer und ein paar Worte zu dem, was ihr gerne erzählen wollt. Hier ist die Rita. Und die Rita ist 59. Guten Morgen, Rita. Ja, hallo, Domian. Hallo, Rita. Domian, ich habe einen Vogel. So. So oder so. Also, ich habe einen Papagei, ne? Ja. Und das Thema finde ich so toll. Deswegen habe ich gedacht, ich muss mich mal melden bei dir. Ja. Also, dein Versprecher vorhin, der kam schon hin. Mit dem kannst du dich wirklich unterhalten. Also, du hast einen Papagei. Wie lange hast du den Papagei schon? 10 Jahre. 10 Jahre. Papageien werden ja sehr alt. Also ein, ne? Graupapagei. Ja, wie groß werden die? Ja, wie groß? Ach so, ja, so mittlere Größe, wie soll ich da beschreiben? 40 Zentimeter, 50? Ja, so ungefähr, nee, 50 nicht, also 40 reicht. 40 Zentimeter, ja. Die werden ganz alt, ne? Ja, diese hier gezüchteten, sag ich mal, die haben ein Alter dann... Wir können 40 bis 50 Jahre alt werden. Ja, ja. Ja, ich habe ihn jetzt 10 Jahre, also von klein an. 10 Jahre, was ist das Besondere an deinem Papagei? Wie heißt der überhaupt, der Papagei? Oh, der heißt Ludger. Ludger? Ja, ich wohne hier in Essen-Werden und da ist ja die Gemeinde St. Ludgerus. Und da habe ich den einfach Ludger genannt. Was ist das Besondere an Ludger? Ludger ist ein Supervogel. Also der... antwortet und was mich manchmal stutzig macht, der kann auch sogar Gedanken lesen. Ja, wie, was antwortet er denn zum Beispiel? Ja, wenn ich, angenommen, ich komme nach Hause, war einkaufen und dann komme ich rein und dann sage ich, war was? Und dann sagt er, Heidi hat angerufen. Ach. Ich sag und? Aber Heidi hat nicht wirklich angerufen. Ja, das war schon mal. Dann habe ich auf einen Anrufbeantworter geguckt oder auch sag mal, Rita. Wenn ich dann einfach sage, ja und? Ja, schön groß. Können wir das mal eben nachspielen? Lutka ist doch noch wach, ne? Nee, der ist leider, ich habe vorhin schon mit deinem Kollegen gesprochen, der hat schon das Tuch drüber. Ach, wie schade. Ich hätte Lutka so gerne mal sprechen hören. Ja, das ist das Problem. Das ist auch dieser, ja, der schläft schon. Ich habe gerade mal drunter geguckt. Ah, ja. Das ist auch das Problem, wenn man das jemandem vorführen will, weißt du? Mhm. Ich kriege dann auch schon mal Besuch und dann erzähle ich denen vorher schon, der Lutka hat gesagt und so weiter. Die dann, fragen mich ja schon alle. Und dann geht's nicht. Nee, und dann kommen die hier hin und Lutka sagt nichts. Ja, der ist natürlich dann irritiert und denkt, was soll ich denen, genau, denen das erzählen? Aber es gibt einen Nachbarn, der kommt öfter schon mal runter und der kann sich auch mit ihm unterhalten. Ne? Dieses Sprechen, hast du ihm das beigebracht oder hat er sich das selbst beigebracht? Du, das hat er sich selbst beigebracht. Hat er sich selbst beigebracht. Nun ist das ja so, der weiß ja, das Tier weiß ja wahrscheinlich nicht, was das bedeutet, was er da sagt. Ja, aber manchmal meine ich das schon. Manchmal meint man das, aber im Grunde genommen ja, ahmt er so die menschliche Sprache nach und das ist für uns Menschen natürlich verblüffend. Ne? Das weiß ich nicht. Da bin ich mir also wirklich nicht sicher bei ihm, weil der auch, der sagt ja manchmal Sachen, die habe ich ihm gar nicht gesagt. Zum Beispiel? Zum Beispiel war eine Freundin hier und die hat dann gefragt, einfach so mal hier von der Couch aus rüber, ich sagte, Lutka, war der Alf denn schon hier? Und dann kommt die Antwort, ja, was denkst du denn? Ach. Das habe ich dem noch nie gesagt. Ach. Also das ja gut, aber du hast schon mal irgendwann, ja, was denkst du denn gesagt? Also nicht, dass ich wüsste. Ich spreche eigentlich, warum soll ich das sagen? Das sind manchmal Sachen, die hauen mich wirklich um. Das sind ja intelligente Tiere, ne? Papageien. Sehr intelligente Tiere. Ja, ist er. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, der pfeift ja auch Lieder nach oder singt und tanzt und überhaupt alles. Ja. Der unterhält ja auch die ganzen Nachbarn hier. Wenn der draußen ist auf dem Balkon, dann ist hier unten immer richtig was los. Aber er wohnt in einem Käfig oder lässt ihn auch frei fliegen? Ja, wenn ich zu Hause bin, dann kann er raus. Dann kann er raus. Ja, ja. Das mag er wahrscheinlich gerne. Oh ja. Ja. Ja, ja. Was frisst denn Lutka? Lutka frisst eigentlich alles. Nein, der frisst hauptsächlich sein Körnerfutter und Obst natürlich. Ne? Ja, ja. Und wenn ich was auf dem Teller habe, möchte er das auch gerne. Ja. Seinen Lieblingsspeise ist Schokoloko, das ist Schokolade. Und er sagt dazu Schokoloko? Ja. Das ist ja putzig. Er kann aber auch, wenn ich darauf nicht reagiere, dann sagt er einen Schokolade, bitteschön. Ja, das ist ja interessant. Das heißt, wenn er Schokolade sagt und du gibst ihm Schokolade, dann weiß er, dass das Schokolade bedeutet. Ja, genau. Schokoloko. Ja, Schokoloko. Aber er hat daraus Schokoloko gemacht und er frisst nur Überraschungseier. Hoffentlich frisst er nicht das mit, was in den Überraschungseiern drin ist. Das nicht. Das muss ich zusammenbauen und er macht es auseinander. Spricht er dich auch an? Ja, klar. Was sagt er zu dir? Rita? Ja, auch. Das ja, oder er sagt, guten Morgen, mein Schatz, ne? So wie immer. Oder gute Nacht, schlaf gut. Ne? Ist Lutka auch schon mal schlecht drauf? Ja, wenn ich jetzt längere Zeit weg war. Ah, dann ist er beleidigt. Dann will er raus. Nee, dann ist er erst ganz freundlich. Dann freut er sich, dass ich hier bin. Und dann kommt er raus und auf seine Stange. Und wenn ich dann nicht ganz genau aufpasse, dann fliegt er mich von hinten an und hackt mir einmal in den Kopf. Ah. Und dann fliegt er auf die andere Stange und dann sagt er, ist wieder gut, ne? Ja, also das Du lebst mit Lutka alleine, ne? Das höre ich so daraus. Ja, ja. Ja, ist Lutka... Und ich könnte auch gar nicht mehr ohne den Domian, wenn ich mir vorstelle, der... darf ich nicht. Nee, aber das ist ja das Tolle bei Papageien, dass die einen ja fast das ganze Leben lang begleiten können. Ein Hund stirbt ja leider relativ früh und ein Papagei bleibt dann bei einem. Ja, das ist... Also ich hatte schon mal, dass er krank war und dann war er auch mal in der Klinik. Ja. Und das war ganz schwierig für mich. Ne? Wie ist das denn so? Dann traut man sich doch gar nicht mal länger in Urlaub zu fahren, nee, ohne Lutka. Das geht nicht. Das geht nicht, ne? Nein, also ich muss ihn dann zum Züchter bringen oder in ein Hotel, Vogelhotel. Ach, das gibt's auch im Vogelhotel? Ja, in Langenberg. Ah, ja, ja. Aber es ist so, wenn ich nicht da bin, der frisst dann nicht. Ne? Das heißt, das ist ja schon ein großer Kompromiss, den man da eingeht, wenn man so ein Tier sich anschafft, gerade ein Papagei. Ja. Du kannst niemals 4 Wochen, weiß ich jetzt, dich irgendwo in der Welt rumtragen. Nee, das geht auch als ich im Krankenhaus war, hatte dann eine Freundin übernommen, die Pflege und Füttern und so. Ja. Aber ist alles nicht so wie Rita für ihn? Das ist der Ablauf. Lutka ist aber wirklich ein Mann, ne? Das weiß kein Mensch. Ach, das ja, man kann es feststellen lassen. Ach, das geht indem nicht. Man eine Feder ausrupft und ins Labor schickt und so. Ach ja, ist doch egal. Das muss man ist nicht wichtig wissen. Für Züchter, aber ja. Nicht für meinen Gebrauch nicht. Ist Ludger, kann man das so sagen, das wichtigste Lebewesen in deinem Leben? Ja. Ja, kann man das so sagen? Ja. Also du hast keinen Partner? Hast du Kinder? Nein. Nein, keine Kinder? Nein. So nah Freunde? Ja, nicht so viele, ne? Ah, dann ist natürlich das Tier was ganz Besonderes. Ja, ist es. Ist es also, dein Leben. Mal, mein Leben ist irgendwie voll ausgerichtet auf ihn, ne? Könnte ich so weit gehen, dass ich sage, das ist dein Lebensinhalt? Ja. Also es dreht sich schon alles um Ludger. Ja. Es ist wirklich so. Und er, ich habe auch seit ich den habe, ich habe ein bisschen Probleme mit Depressionen. Mhm. Und ich merke selber, wenn das Gefühl so kommt, ne? Mhm. Ja, dann der holt mich doch aus, mhm. ne? Irre. Wir haben es ja gerade von Tine gehört mit dem Hund. Wie heilsam, wie Therapie. Was für ein Therapeut ein Tier sein kann, in deinem Fall jetzt genauso ist wieder so. Ist wirklich so. Ich würde auch wirklich jedem Menschen raten, also sich ein Tier zuzulegen. Glaube ich auch. Wenn es einem Seele schlecht geht, ist, glaube ich, ein Tier ein Traum. Es ist dann, wirklich so. Ja. Weil für mich auch so eine gewisse Zeit da war, wo ich dachte, nee, meine Mutter ist gestorben, meine Schwägerin, meine Freundin, alles hintereinander. Da war so ein Punkt, da habe ich gedacht, was soll ich eigentlich noch, ne? Aber da war Ludger da. Ja. Wenn der nicht da gewesen wäre, wäre ich heute auch nicht mehr hier. Ehrlich? Sagst du es so klar? Ja, das sage ich ganz klar. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, Wahnsinn. Es sind verschiedene Sachen, wo ich sagen könnte, wenn ich den nicht gehabt hätte, hätte sich vieles erledigt. Ne? Sag mal, du kennst Ludger, den Papageien, sehr genau. Man merkt jede Gemütsregung in dem Tier wahrscheinlich. Ja. Kennt der dich auch so genau? Merkt der, wenn du traurig bist? Ja, natürlich. Was macht der dann? Ich sitze manchmal hier nur, wie man das so macht, ist in Gedanken, dann denke ich auch schon mal an meine Mutter und so. Ne? Mhm. Ich sag aber nichts davon. Mhm. Ich sitze einfach so hier. Ne? Mhm. Und dann sagt er, die Oma ist beim lieben Gott. Der passt auf. Daher Gedankenleser. Das ist ganz erschreckend manchmal. Ja, das war wirklich erschreckend. Ja. Das ist ja wirklich ich brauche ja auch nur einen Fuß hochzulegen, dann sagt er, die Rita ist kaputt. Das heißt, ich bin Mütchen. Das ist ja wirklich. Dann sagt er Mütchen. Mütchen, ja, ja. Der sagt auch, wir gehen in Sönnchen. Der sagt nicht, wir gehen in Sonne. Das ist ja putzig. Das ist ja absolut putzig. Das ist ja putzig. Ja. Unterhältst du dich ja so richtig mit ihm? Ja. Erzählst du ihm auch richtig so Sachen oder nur immer so ein bisschen? Nee, ich erzähle ihm schon mal. Also das ist so wie, ich sage, ich war mal eben einkaufen. Dann sagt er, Leckerchen einkaufen für Luther, ne? Und sowas alles. Also er isst ja auch spezielle Plätzchen. Ja. Die nimmt er aber nur eingepackt, wenn ich die auspacke, nicht, ne? Ach so, also, verstehe. Ja, so Kekse sind das, ne? Wie eingepackt? Du musst sie ihm doch auspacken. Nee, das macht er selbst. Ach, das macht er selbst? Ja, sicher. Ach, das ist ja lustig. Er steht jetzt in seinem Käfig neben dir, da im Zimmer irgendwo. Ja, ja. Und wenn du dann so sprichst, das stört ihn jetzt nicht in seiner Spätruhe, in der Nachtruhe? Nee, normalerweise nicht. Also, zum Beispiel, ich gucke jeden Abend deine Sendung, ja, ne? Ja. Und wenn die zu Ende ist und du sagst dann schon mal bis morgen oder so und so, ja. Dann kommt von ihm der Satz, so, jetzt ist aber Schluss. Das ist ja verrückt. Jetzt gehen wir schlafen. Das heißt, Ludger kennt meine Stimme auch. Ja. Dann ist das gar nicht so. Weiß er ganz genau. Das weiß er ganz genau. Das ist ja verrückt. Das ist ja eine schöne und tolle Geschichte, Rita. Sehr, sehr nett, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Ja, kein Thema. Es war jetzt für mich auch ganz gut, mal darüber zu sprechen, weil ich so oft erlebe, wenn ich davon erzähle, die gucken mich immer ganz blöd an. Weil, ach nee. Weißt nee. Du, so Leute, die ein Tier haben, die haben ja manchmal so einen kleinen Schuss oder so, ne? Ja, aber ich hab leider kein Tier, aber ich kann das gut verstehen, kann das gut erahnen, wie wichtig ein Tier für einen Menschen ist und wie eng die Verbindung ist. Ja, der ist ja jetzt auch hier ganz bekannt in Werden schon. Die fragen mich alle, was macht der Ludger, ne? Also, schöne Grüße an Ludger, aber der wird schon ein bisschen mitlauschen und nachher, wenn ich dann sage, das war's, dann. Was sagt er denn am Ende? Jetzt ist aber Schluss. Rita, alles Liebe und schönen Gruß an Ludger. Also, Domian, ich finde deine Sendung ganz toll, ne? Dankeschön, so, danke, sehr nett von dir. Alles klar, tschüss. Tschüss. Ludger. So, ihr Lieben, zum Thema Tiere geht's weiter hier bei uns mit der Monika. Und die Monika ist 67. Guten Morgen, Monika. Ja, guten Morgen, Domian. Monika. Jetzt bin ich aber aufgeregt. Ach, das ist gleich vorbei. Ich sag's dir. Ja. So, du hast dich zum Thema gemeldet, zum Thema Tiere. Warum? Ja, weil meine Katze hat mir das Leben gerettet. Die Katze hat dir das Leben gerettet? Ja. Was ist da genau passiert? Ja, das ist, ich war lange Zeit krank und die Katze hatte das alles mitgekriegt und was hattest du für eine Erkrankung? Ich hatte schwere Knochenkrankheit und dann hatte ich noch Lymphknotenkrebs und alles. Oh ja, also sehr schwer erkrankt. Ja, also schwer, ja. Mhm. Naja, und das war halt an irgendeinem Tag und mir ging es also da auch schon morgens, hat schon angefangen mit Übergabe, mit Preschreiten. Ich habe eine kleine Bitte an dich, Monika. Wenn du ein bisschen mehr Hochdeutsch sprechen könntest, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, nicht zu verstehen. Ja. Entschuldigung, ich komme immer, wenn ich rede. Ja, verstehe schon. Ja. Gut. Ja, und dann ging das an dem Tag sehr schlicht. Ich habe gebrochen. Mhm. Und mein Katze hat das schon gemerkt. Mhm. Die ist dann schon vorsichtig immer hergekommen, weil es mir dann immer zu viel Woche ist. Und dann. Das war in der Phase deiner Erkrankung. Ja, hast du gebrochen? Und, ja, das war an dem Tag, wo das praktisch passiert ist. Ja. Und das war aber derzeit am Tag über, da war man eben schlecht und alles und die Katze hat immer geguckt, weil ich nicht mehr gespielt habe. Mhm. Und dann habe ich oben zwei Medikamente genommen und habe mich ins Bett gelegt und da hat meine Freundin noch um 10 Uhr angerufen und gesagt, also gute Nacht und da habe ich gesagt, wie das geht und dann war gut. Mhm. Dann hat sie gesagt, geh ins Bett. Dann habe ich gesagt, ja, ich mache das Licht aus und habe mich hingelegt. Das war 10 Uhr. Also abends hingelegt, Licht ausgemacht und 10 Uhr. Und ich bin bereit, dass ich eingeschlafen bin. Mhm. Ich bin dann, aber irgendwann muss ich aufgestanden sein. Ja. Und muss im Dunkeln über den Tisch gefallen sein. Oh. Ja, und habe mir da also eine Platzwunde zugezogen. Ja. Und bin aber anscheinend vom Kleiderschrank zusammengefallen. Also bewusstlos geworden? Ja, ich bin einfach nicht mehr, also ich weiß nicht, wann es passiert ist, denn um 10 Uhr bin ich zum Schlafen gegangen. Ja. Und jedenfalls, es hat auf einmal irgendwas in meinem Kopf, da hat es miaut und geschrien und über mich gekopft und gemacht und du. Und dann bin ich zu mir gekommen. Also du lagst dann bewusstlos auf dem Boden, ne? Im Kleiderschrank lag ich. Im Kleiderschrank, ja. Und dann bin ich zu mir gekommen. Und dann habe ich mich noch so verwundert. Ich wollte aufstehen, das ging nicht. Und dann die Katze immer weiter gedebert. Und dann bin ich halt hergegangen und habe auf den Boden geklopft und Hilfe gerufen. Also du konntest nicht richtig... Ich konnte nicht aufstehen, ich konnte kein Licht machen, gar nichts. Ja. Und dann ist also Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen, Notarztwagen, alles kommt. Weil ich wohne in einem 11-stöckigen Haus mit bald 300 Bewohnern. Oh weia. Ja, also was für eine Verletzung hattest, aber vorerst gefragt, du lagst ja auf dem Boden und konntest dich nicht großartig bewegen. Wie sind die dann in deine Wohnung gekommen? Ja, mein Ex-Mann, der ist angerufen worden. Weil der einen Schlüssel gehabt hat. Ach so, verstehe. Okay. Ja, und der ist gerade mit der Polizei und Krankenwagen alles zusammen angekommen. Also die Leute, die unter dir wohnen, waren dann auch die... Ja, jemand vom Haus hat es gehört. Genau. Und da sie ja nicht wusste, wo das herkommt. Was für eine Verletzung hattest du? Ja, ich habe große Platzwunde gehabt. Da war ein Lacher Blut gelegen, also vor... Aber du konntest ja auch nicht aufstehen. Wie kam das denn? Ich konnte nicht aufstehen. Ich war im Dunkeln gelegen, wo die reingekommen sind. Alle vorne ging das Licht an und die Katze natürlich ganz verrückt. Wie kam das denn, dass du nicht aufstehen konntest? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Ich habe dort gewogen, also was habe ich gehabt? 46 Kilo habe ich noch gewogen. Also sagst du heute, wenn die Katze nicht so geschrien hätte, wärst du da vielleicht verblutet? Ja, da wäre ich nicht mehr da. Also ich da bist du sicher. Da bist du sicher. Ja, ich bin ja auf der Intensiv gelegen dann. Gott weiß wie lange. Und die haben mich aber dann weil ich habe noch Epilepsie dazu gekriegt. Was hast du dazu gekriegt? Epilepsie. Einen epileptischen Anfall. Ja. Und das habe ich dort dann im Krankenhaus gekriegt und dann sind die hergegangen, ich habe auf Toilette müssen, habe die nicht zu zweit hingeführt, habe mich auf Toilette gesetzt und sind rausgegangen und habe gesagt, sie wartet draußen. Ja. Und irgendwann bin ich aufgewacht, dann waren die am Handwerk und ich habe mich so gewundert. Da haben die mich ins Bett gebracht gehabt. Ja, also da war wieder was passiert, während du auf der Toilette warst. Ich bin runtergestürzt, in den Fliesenboden. Also, wir halten fest, wenn die Katze nicht so geschrien hätte, wäre ich heute in Mittag. Wärst du wahrscheinlich nicht wach geworden und wärst da gestorben, verblutet oder was auch immer. Ja. Das ist ja auch eine Geschichte. Also das ist hundertprozentig. Also hast du dieses Kätzchen noch? Ich habe sie leider Gottes, mein Ex-Mann, der hat sie dann genommen gehabt, weil ich konnte sie nicht mehr versorgen. Ach so. Und dann hat er aber vor 3,5 Jahren sowas einen Schlaganfall gekriegt. Mhm. Und dann war ich für 2 Wohnungen zuständig, ging nicht mehr. Und dann habe ich ein Tierheim auch rufen müssen. Und dann ist sie dort vermittelt worden zum älteren Ehepaar. Ach so. Also großes Dank an das Tier, und du konntest dich leider nicht weiter um das Tier kümmern. Du hättest es wahrscheinlich sehr gerne getan, wenn du dazu fähig gewesen wärst. Ich habe mein ganzes Leben lang Katze gehabt. Schlussfragen noch, wie geht es dir gesundheitlich heute, Monika? Oh, also es geht langsam bergab. Ah ja. Ich bin wieder ziemlich weit unten. Bitte? Ich bin wieder ziemlich weit unten. Ja. Weil, ja gut, ich habe keine Verpflichtungen, ich liege halt bloß im Bett. Und so kommt dann jemand zum Putzen und wo einkauft und alles. Und also bist sehr viel zu Hause und sehr angeschlagen. Alleine. Also Monika, dann bleibt mir dir zu wünschen, wirklich von Herzen gute Besserung. Ja, danke. Und sehr nett, dass du angerufen hast und uns diese rührende Geschichte erzählt hast mit der Katze. Ja, doch. Also das war gleich eingefallen, wo ich das gehört habe. Ja, das glaube ich. Ja. Schön, dass du angerufen hast und alles Gute wünsche ich dir, Monika. Ja, danke. Ich sehe jede Nacht. Toll, vielen Dank. Ja. Tschüss, Monika. Ciao. Jo, danke. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zu unserem Thema heute Nacht, Tiere. Ich möchte gerne mit euch über Tiere sprechen. Was habt ihr mit einem Tier schon Gravierendes erlebt? Seid ihr vielleicht von einem Hund, einem Kampfhund, was auch immer das sein mag, angefallen worden, verletzt worden? Seid ihr von einer Schlange gebissen worden? Hat euch vielleicht ein Tier das Leben gerettet, so wie wir es gerade von Monika erfahren haben? Oder vielleicht habt ihr auch übelste Erfahrungen mit Kakerlaken oder Wanzen oder dergleichen gemacht? Also wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema, das Thema Tiere sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Ellen. Ellen ist 64. Guten Morgen, Ellen. Ja, noch. Wird gerade 65 werden im November. Ah, naja, okay. Da sagen wir aber noch 64. Ja, guten Morgen, Eva. Guten Morgen. Ich wollte was Schönes sagen. Gerne. 2 Hunde, einen kleinen Dackelmix. Bitte? Einen Dackelmix. Ich spreche im Moment so schlecht, weil mein Mund so verbrannt ist. Ich habe Krebs im Endstadium. Ah. Und aber da ist es nicht das Schlimmste. Und ich habe 2 Tiere. Mhm. Und da war ich auf der Palliativ und sollte dann nach Hause, weil ich nämlich von der Schippe gesprungen bin nochmal und sollte das regeln mit den Tieren. Mhm. Und da habe ich jetzt, die Kleine kommt in die Pension, wo ich immer hin muss, wenn ich im Krankenhaus bin. Ja. Und die Große vielleicht zu einer Familie, wo noch 2 Tibets sind. Ja. Und hat noch ein Katerchen von 10 Jahren. Die haben meine letzten Jahre, und also nur für meine Tiere habe ich gelebt. Mhm. Und die Kraft, die man da so kriegt, da wieder runter zu wollen, nach Hause, zu den Tieren, und ich hätte auch, weil ich ganz alleine bin, mich so zurückgezogen. Mhm. Und da kam ein Bekannte mit einem jungen Mann mit einem Hund und einer Frau mit einem Hund. Ja. Und mich hat irgendwas auf der Palliativ geritten, den anzusprechen, ob ich, wenn ich da runter darf und noch nicht laufen kann, ob ich mich mit dem Hund anschließen kann. Mhm. Dieser fremde, für mich fremde Mensch, der kommt jeden Tag und holt meine Tiere, weil ich palliativ nicht stationär zurzeit bin, sondern zu Hause gepflegt werde, und kümmert sich ganz liebevoll um meine Tiere, dass ich die Chance habe bis zum letzten Tag, weil X kann morgen sein, X kann spätestens im halben Jahr sein, mehr haben sie mir nicht gegeben. Ellen, wie lange hast du jetzt diese Hunde schon? Die Bella ist 14 und die Lea ist 8 Jahre und der Kater ist 10 Jahre. Ja, also der Hund, ein Dackelmix? Dackelmix, das ist ein Rätex. Und der andere Hund ist ein? Tibet Terrier. Ah ja. Da ist noch nicht 100%, aber vielleicht doch. Aber Katerchen kriege ich nicht unter, weil der schon 10 Jahre ist. Mhm. So, jetzt hast du gerade so im Nebensatz gesagt, dass du so schwer krank bist, dass du hast Mundkrebs. Nein, ich habe Lunge, Leber, Lymphknoten und Blasenkrebs. Ach du Liebe. Ich habe eine Chemo. Ich hatte das vor 5 Jahren hatte ich Lungenkrebs, aber das hatte ich im Griff. Jetzt haben sie eine Chemo gemacht und dann haben sie gehört, dass es keinen Sinn hat. Und da habe ich gesagt, naja, das wollte ich aber gerne noch, das über Weihnachten drüber weg. Aber manche Tage, da denke ich, es geht doch nicht. Und dann denke ich wieder, muss doch. Ja. Aber diese Tiere, die gehen mir so krass. Ich habe jetzt durch diesen Menschen, ich habe schon. Jetzt habe ich eine Frage, du hast gerade gesagt, du hättest dir den Mund so verbrannt. Ja, das sind alles Blasen im Mund von der Chemo noch. Ach so, verstehe. Leicht, verstehe. Ich weiß es nicht, alles kaputt. Aber das ist alles nicht schlimm. Ich bin der glücklichste Mensch, dass ich auf die letzte Zeit meines Lebens dann noch meine Tiere bis zum Schluss behalten darf. Darf ich mal immer unterbrechen? Ja. Ich finde das völlig verrückt, was du gerade gesagt hast. Du hast uns von deiner schweren Erkrankung erzählt und sagst, das ist alles nicht schlimm, Hauptsache meine Tiere sind da und ich habe die Tiere um mich herum. Ja. Das Glück, das große Glück zu haben, sind die Tiere. Dass die noch bei mir sind. Dass die bei dir sind. Ja, und dass dieser Mensch kommt und ich will den Glauben auch an Menschen wieder gefunden habe, dass das mir die letzten Wochen jetzt noch so schön gemacht hat. Verstehe. Wird. Das heißt, du wärst gar nicht fähig, mit den Hunden rauszugehen. Das geht gar nicht mehr. Nein, im Moment gar nicht. Du liegst im Bett und musst auch gepflegt werden. Ja, und da kommt die Palliativstation, der Pflegedienst kommt jetzt, weil ich das nicht mehr so alleine kann. Genau, die kommen und versorgen dich mit den entsprechenden Medikamenten, dass du bist du denn schmerzlos im Moment? Oh, manchmal ganz schlimm. Heute Morgen hatte ich eine sehr schlimme Strecke, aber jetzt geht's wieder. Und du hast so auch keine Angehörigen? Nein, nicht mehr. Ich habe bis 2004 meine Mutter gepflegt und ich hatte ja noch bis 2005 gearbeitet. Und dann habe ich niemanden mehr. Und du hast auch keine Kinder? Nein, gar nichts. Absolut alleine. Und ich habe nur mit meinem Gruseltruppe hier bin ich immer nur losgetappt, da kennen sie mich ja schon. Die Dackelparade. Sag mal, da ist ja dann auch ein ganz enges Verhältnis zwischen dir und den Tieren. Ja, die sind haben mich aber auch jetzt. Das sind solche Rabauken sonst und die sind so ruhig geworden letzte Zeit. Ne? Glaubst das merke ich. Glaubst du, dass die wissen, wie ernst es ist? Ja. Das wissen die. Sie spüren, dass da was ist. Tut es dir, wenn du sagst, du hast nicht mehr lange zu leben? Ja. Tut es dir leid, dass du die Tiere dann verlassen musst? Das ist der einzige Schmerz, den ich mitnehme. Das heißt, wenn die, nehmen wir mal an, so die Tiere wären nicht da. Dann wäre ich auch nicht mehr da. Dann wärst du auch nicht mehr da. Wofür? Also, das heißt, ich lebe schon gerne. Aber, und ich habe mir gewünscht, und da sagte der Professor, das kann ich Ihnen nicht versprechen, das entscheidet unser Herrgott. Es kann die kürzeste Zeit sein, das kann aber auch, wenn Sie ganz großes Glück haben, noch ein. Also beim Juni, ne? Halbes Jahr dauern, habe ich gesagt, dann nehme ich das halbe Jahr, ne? Wenn ich mich entscheiden kann. Ja, klar. Aber dieses Glück und noch ein Menschen, der mir so fremd ist, ich hätte. Ich habe das gerade gar nicht so richtig verstanden. Diesen Menschen hast du auf der Palliativstation kennengelernt. Ich hatte welche besucht. Ja. Und der hatte einen Hund und die Frau, die dabei war, hatte auch einen Hund. Ja. Und wir wohnen praktisch hier in der Ecke bei mir. Ja. Da habe ich gesagt, wenn ich hier wieder rauskomme, wollte ja wieder da raus, darf ich mich. Anschließend, aber wenn ich mal nicht kann, würdet ihr mir helfen. Und dann ist dieser junge Mann. Und kommt immer und jeden führt Morgen die. Um 9 Uhr, sorgt für die Tiere, macht mir mittags eine kleine Suppe, hat mein Bett bezogen und da kommt ja noch die Pflegedienst. Ja. Also auch nochmal einen neuen Glauben an den Menschen, gefunden. Ja. Den ich schon verloren hatte. Den du schon verloren hattest. Ja, und das freut mich so. Das ist wirklich eine tolle Erfahrung. Da gratuliere ich dir sehr herzlich für. Ja, und da bin ich dankbar und das glaube ich. Das glaube ich. Und ich meine, wie war das denn? Die haben sie alle verdammt, ich halte durch. Ich möchte doch gerne im November noch 65 werden mit meinen beiden hier. Ja. Sag mal, als du auf der Palliativstation gelegen hast, da war ich schon ganz knapp dran. Wo waren denn die Tiere da? In der Pension. Ach so, in der Pension. Und die Kleine kommt da auch hin. Die bleibt dann bis zum Tod da, das hat die mir versprochen. Und die Lea, die kommt zu einer Frau von der Nachbarin, Tochter von der Nachbarin, vielleicht. Weil die zweite, die Beteria hat von 12 und 13 und würde die Lea damit 8 Jahren nehmen, egal wann der Tag X ist. So bist du denn ja, wenn dieser junge Mann dann nicht mehr bei dir ist, auch mit den Tieren den ganzen Tag über alleine in der Wohnung? Dann könnte ich sie nicht herhalten. Ist mir schon klar. Aber dann bist du alleine mit den Tieren. Ja, ich bin nur alleine. Sprichst du auch viel mit den Tieren? Nur. Ich muss auch schimpfen mit denen manchmal. Ja. Der Dackel, der ist immer so verrucht, der Dackel, sage ich dann immer. Ja. Das ist ein kleines, aber die ist so ruhig geworden. Ja. Also, ich Ich glaube, das ist ja auch, dass Tiere das wittern, wenn es ernst wird und wenn jemand krank ist oder traurig ist, haben wir gerade ja schon gehört. Traurig bin ich gar nicht. Nee, das merke ich. Aber dass Tiere generell merken, wenn mit Menschen irgendwas nicht so normal läuft, sage ich ja, mal so. Ja, ist komisch. Auch wenn ich dann zur Toilette wackel, kriege ich ja jetzt morgen erstmal einen Stuhl, als ich ihm dauernd auf die Nase falle. Ja. Dann tackeln die hinterher. Wie viele Jahre bist du eigentlich schon so erkrankt, Ellen? Ich bin vor 5 Jahren an Lungenkrebs erkrankt, das habe ich aber wieder in den Griff gekriegt. 2005, so hast du es gerade ja auch erzählt. Ja, da haben sie mir auch nur 2 Jahre gegeben, aber ich habe das 5 Jahre geschafft. Den Quatsch mache ich doch nicht für 2 Jahre alles. Gab es da mal Zeiten und Phasen, wo du auch mit deinem Schicksal gehadert hast, dass du so schwer krank bist? Na, ich habe mir gedacht, irgendwas ist wohl ausgesprochen haben, dass du den Deckzettel kriegst. So habe ich gedacht, denke, bist ja auch früher manchmal ein Luderchen gewesen. Ja, ja. Na, ich habe gesagt, vielleicht ist das so ein Wink, mal nachzudenken, was ich falsch mache. Mhm. So denke ich das. Mhm. Das ist nur das Schlechte kann ja auch mal gut sein. So denke ich. Wenn jetzt was kommt, dann denke ich, ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber das hast du denn jetzt wieder verkehrt gemacht, dass die irgendwie auf dem Dorf dafür da einen Verpass gekriegt hast. Du musst doch mal wieder nachdenken. Verstehe. Dann habe ich über Freundinnen nachgedacht. Ja. Die tauchten, nichts tauchten und dann habe ich erstmal wieder sortiert. Ja. Aber dass ich so Glück noch habe, so Menschen und so meine Tiere bis zum Schluss dran, das ist shit. Großes Glück. Und sehr beeindruckend, wie du es erzählst. Und ich glaube, wir alle können das nachempfinden. Und das ist wunderschön. Ich wünsche dir noch viele Wochen. Ich will wissen, ich kämpfe mich von Tag zu Tag weiter. Ich habe gesagt, ich sterbe nicht jeden Tag ein Stück, ich lebe jeden Super. Tag noch ein kleines Stück. Tolle Einstellung, liebe Ellen. Ja. Von Herzen alles Gute und viel, viel Freude noch mit deinen Tieren. Ja, ich bedanke mich recht herzlich. Sehr, sehr gerne. Alles Gute Schönen wünsche Abend. Ich dir. Dankeschön dir auch. Tschüss. Danke, tschüsschen. Mein Gott, was für eine tapfere Frau. Was für eine tapfere Frau. Hier ist Marc. Marc ist 30 Jahre alt. Hallo Marc, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Marc, zum Thema Tiere. Ja, zum Thema Tiere. Ich habe ein ganz besonderes Tier. Bin gespannt. Den Benny. Ein Golden Retriever, 4 Jahre alt. Ja. Und es ist ein Man-Trailer-Hund. Ein was? Ein Man-Trailer-Hund. Ein Man-Trailer-Hund? Genau. Was heißt das? Man-Trailer setzt sich aus den 2 Worten Man und Trailing zusammen, also Man, der Mensch, und Trailen, verfolgen. Ja. Der Hund verfolgt also den Menschen. Ja. Und zwar jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, dass er einem hinterherläuft, sondern er verfolgt die Geruchsspur des Menschen. Ah, verstehe. Das habe ich im Fernsehen schon mal gesehen. Das heißt, die Polizei arbeitet auch mit solchen Tieren. Zum Beispiel. Oder das DRK. Oder so. Genau. Aber das ist dein privater Hund. Das ist mein privater Hund, ja. Und wann setzt du ihn mit seinen besonderen Fähigkeiten und wo ein? Also eingesetzt worden sind wir jetzt schon bei Leuten, die durch Demenz aus dem Altenheim verschwinden. Mhm. Die sich dann verlaufen und die dann nicht mehr gefunden werden, also vermisst sind. Das ist ja verrückt. Wie geht das dann? Also da läuft jemand aus dem Altenheim weg, der ist vermisst. So, jetzt genau. Kommt. Dann ruft man dich an. Ja. Und du bietest diese Dienste dann auch an mit deinem Hund. Richtig. Ja. Und wie geht das dann? Beschreib mal. Ich komme dann mit dem Hund in das Altenheim. Mhm. Ich suche mir einen Geruchsartikel aus von der Person, die abgängig ist. Also ein Kleidungsstück oder irgend sowas? Genau, ein Kleidungsstück, möglichst frisch getragen, dass der Hund eine ganz frische Spur hat, also den Geruch. Ganz wichtig ist, dass dieses Kleidungsstück kein anderer anfassen durfte, sonst sind ja mehrere Spuren drauf, dann weiß der Hund nicht, wen er suchen soll. Mhm. Der Artikel, also dieser Geruchsartikel, der kommt in eine Tüte und die Tüte ziehe ich dem Hund über den Kopf, dass er so richtig einatmen kann. Ach. Und dann läuft der Hund los. Also Moment, du tust den Artikel, also nehmen wir mal, das ist ein Hemd von, du tust den in eine Plastiktüte. Richtig. Lässt die richtig ausdampfen, also das Hemd richtig dampfen in der Plastiktüte. Und dann ziehst du dem Hund die Plastiktüte über den Kopf. Genau, über den Kopf. Kriegt der nicht Panik in dem Moment? Nein, das ist der gewohnt mittlerweile. Und dann schnuppert der in der Plastiktüte rum? Mhm, dass er nur diesen Geruch hat, ja. Wie lange bleibt die Plastiktüte auf dem Kopf des Hundes? Das ist nur ganz, ganz kurz. Ganz kurz, also, ja. Ja, es geht wahrscheinlich Sekunden. Ich merke, jetzt wieder los. Und dann geht's los? Und dann geht's los, ja. Also jeder Mensch, man muss dazu sagen, verliert pro Minute 1000 Hautschuppen ungefähr. Und diese Spur, die nimmt er auf. So. Und dann muss ich dem Hund hinterher. Jetzt nehmen wir mal an, du hast ihn an der Leine. Ja. Ja. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Dann läuft der Hund diese Spur ab. Das bedeutet, egal was ihm in den Weg kommt, ob die Ampel rot ist oder grün ist, ich muss hinterher. Und der Hund läuft. Das ist ja verrückt. Bis zu wie vielen Kilometern kann der Hund so einer Spur nachgehen? Bis er müde ist und umfällt. Bitte? bis er müde ist und umfällt. So lange? Ja, also der läuft und läuft. Wenn er eine richtige Spur hat, läuft er bis zum Ziel. Das heißt also, wenn der Mensch 4-5 Kilometer herumgeirrt läuft ist, er. Ja, ja, läuft er. Und die Spur kann bis zu 36 Stunden alt sein. Ach. Also wenn der 36 Stunden weg ist, das war jetzt das Längste, was wir jetzt gemacht haben, wo wir den Erfolg hatten, das hat er geschafft schon. Ja. Was ist denn, wenn der Mensch, vielleicht ist das bei einem Demenzkranken nicht der Fall, aber vielleicht in anderen Fällen, wenn der Mensch jetzt in einen Bus steigt, wie geht das denn dann? Mhm. Also das hatten wir auch schon. Der Hund, ich muss ja den Hund lesen, während er läuft. Das bedeutet, der Hund und ich haben immer Blickkontakt. Mhm. Er zeigt mir auch, wenn er mich anschaut, ich habe die Spur. Ja. Und ich muss dann erkennen, jetzt hat der Hund die Spur verloren. Entweder durch Wind oder weil Parfüm da ist oder ein anderer Geruch. Mhm. Und dann muss ich ihn wieder an der alten Fährte, wo ich genau weiß, da war er sicher, da hat er die Spur gehabt, da muss ich ihn dann wieder ansetzen. Aber es kann auch sein, dass die Sache dann gestorben ist, vorbei ist, wenn... Ihr kommt bis zu einer Bushaltestelle und dann signalisiert der Hund, jetzt ist weg. So. Wir hatten das auch schon. An der Bushaltestelle hat der Hund, der ist nicht mehr weitergelaufen, hat mich die ganze Zeit schnell angeguckt. Das bedeutet, ich weiß nicht mehr weiter. Hm. Wir haben den Hund ins Auto gesetzt, sind die ganzen Bushaltestellen der Linie abgefahren und ab der dritten oder vierten Haltestelle, da ist er dann wieder weitergelaufen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Aber da kann die Polizei doch auch bei dramatischen Vermisstenfällen dich eigentlich einsetzen. Also wir hatten das schon, die Kriminalpolizei hat uns mal gerufen, hat uns gefragt, ob wir helfen könnten. Und zwar ging es da um ein Mordopfer. Mhm. Und da wollten sie die letzten Stunden des rekonstruieren von diesem Mordopfer. Wir haben dann an der Wohnung angefangen, an der Wohnung des Mordopfers, und konnten damit beweisen, dass er nicht wie angegeben... Ach, nun ist die Leitung weg. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt bitte ich meine Kollegen aber, den Marc nochmal zu holen. Unsere Anlage ist mal wieder hier abgeschmiert. Ich hoffe, dass jetzt nicht alles weg ist. Dann würde ich jetzt mal weitermachen, frage ich meine Regie. Oder vielleicht, ich höre, dass der Marc gerade... Ja, da bist du wieder, wunderbar. Ja, einmal war die Verbindung weg. Ja, wirklich, aber meine Kollegen haben es so schnell geschafft, wunderbar. Sehr gut. Also, wie gesagt, wir konnten damit beweisen, dass er nicht in einer Gaststätte war, sondern in einem Parkhaus war. Mhm. Aber wenn das so einfach ist oder so schlüssig... Das ist nicht einfach. Bitte? Das ist nicht einfach für den Hund. Nein, aber offensichtlich kann dein Hund das sehr gut. Ja. Hast du ihn speziell in diese Richtung trainiert oder wurde er ausgebildet? Ja, also die Ausbildung zum Mantrailer-Hund, die dauert 2 Jahre. Und es sind natürlich auch nur Hunde, ich sage jetzt mal, ausbildungsfähig, die einen argen Spieltrieb haben und die in Anführungszeichen auch Interesse haben, sich lang zu konzentrieren, um an ihr Ziel zu kommen. Ist denn das dein Hobby sozusagen, dass du das mit deinem Hund machst? Oder? Absolut, also der Hund, der bedeutet mir alles. Ich meine, solche Einsätze auch, die machst du so nebenher, du hast eigentlich einen anderen Job. Richtig, ja. Mhm. Die Einsätze mache ich natürlich nebenher. Die dienen aber nicht nur jetzt, dass ich sage, der Hund muss seinen Spieltrieb verwirklichen, deswegen machen wir die Einsätze, sondern ich denke, wenn man ein Tier hat, das etwas Besonderes kann, und damit kann man noch jemandem helfen, dann ist das eine super Sache. Ja, du hast gerade auch gesagt, dass du für das Deutsche Rote Kreuz arbeitest. Ja. Gab es da schon mal besondere Vorkommnisse? Vielleicht, dass du ein Beispiel uns erzählen könntest? Also wir hatten im Februar eine Frau, die war auch abgängig aus dem Altenheim. Mhm. Wir haben der Polizeihubschrauber hatte die mit Wärmebildkamera schon gesucht. Wir haben die dann die Spur aufgenommen mit mehreren Mantrailer-Hunden, das waren 3 Stück, haben die dann auch abwechselnd eingesetzt und wir haben die Frau im Schnee gefunden. Also die wäre über Nacht vermutlich erfroren. Das heißt, hat der Hund wirklich das Leben dieser Frau gerettet? Die Hunde, ja. Die Hunde, genau, das waren mehrere dann. Wir hatten auch mal ein Kleinkind, das morgens abgängig war, das ist allein ab durch die Türe morgens, die Eltern haben noch geschlafen, war eine riesen angelegte Suchaktion und auch das Kind haben wir wieder gefunden. Sag mal, wir haben ja hier in Nordrhein-Westfalen diesen sehr, sehr, sehr traurigen Fall des vermissten Mirko. Mhm. Also die Polizei in Nordrhein-Westfalen setzt Mantrailer-Hunde ein. Frage ich mich, dass man bei so einem Fall, ich meine, jetzt ist es schon so lange her, dass der Junge verschwunden ist, warum man nicht sofort dann so etwas macht? Ich glaube, dass die eingesetzt waren. Also ich bin mir sicher, in dem Fall, im Fall Mirko, die machen ja wirklich alles. Mhm. Ja, genau. Also mit Plakaten, mit allem drum und dran. Ich denke, die haben die mit Sicherheit eingesetzt. Wann kann denn auch ein solcher Hund nichts mehr ausrichten? In welchen Fällen? Also dann natürlich, wenn die Spur zu lange weg ist. Wenn zum Beispiel der entsprechende Mensch, der gesucht wird, in ein Auto einsteigt und das Auto irgendwann, dann ist es dann ist rum. Ja, dann ist rum. Oder wenn der Hund selber schon anzeigt, ich kann jetzt einfach nicht mehr. Also wenn er dann nicht mehr kann und man hat jetzt, ich sage jetzt mal, drei Hunde dabei und die haben wir alle drei schon ausgereizt, die sind ja auch irgendwann fertig, das strengt die ja richtig an. Dann ist natürlich dann auch in dem Fall leider nichts mehr zu machen. Die Hunde können das, weil die ein tausend oder zehntausendfach besseres Geruchsvermögen haben als wir Menschen. Ja. Also es gibt so ein kleines Leitmotto, das ich immer sage, wir Menschen müssen dem Hund nicht zeigen, wie er suchen soll, sondern wir müssen ihm zeigen, was er suchen soll. Ja. Wenn du solche Einsätze dann machst für die Polizei oder für das Deutsche Rote Kreuz, das machst du ehrenamtlich oder kriegst du da Geld für? Nein, das ist ehrenamtlich, ja. Also die Ausrüstung, alles was der Hund braucht, das ist natürlich, also es ist ja nicht nur ein Mantrailer-Hund, es ist in erster Linie natürlich ein Familienhund. Ja, aber du hast gesagt, das hat eine zweijährige Ausbildung gedauert. Das kostet ja auch Geld, sowas das auszubilden. Das kostet auch Geld, ja. Aber will man das denn nicht auch irgendwie dann wieder reinholen, das Geld? Nee, Domian. Das ist mein Hobby, das ist ein Hund sein Hobby. Nee. Ja. Andere trinken, andere rauchen, das machen wir dafür nicht. Ja. Nicht ich und der Hund auch nicht. Wie hast du denn überhaupt gemerkt? Ich gehe mal davon aus, dass du diesen Hund als Welpen bekommen hast, dass dieser Hund dieses Talent hat. Und zwar war das so, wollte ich mit ihm ein bisschen Agility machen und dann auch zur Rettungshundestaffel, aber der Hund hatte Probleme, Treppen zu steigen, also Leitern hochzuklettern oder in Engen zu gehen, das hat ihm keinen Spaß gemacht. Und wenn ich zu Hause immer gesagt habe, komm, such mal das Baby, wo ist das Baby, dann ist er immer genau den Weg hingelaufen, wo das Baby war. Ja. Und dann habe ich gemerkt, da ist was. Also das ist dann auch schon, das kann man so sagen, eine besondere Begabung eines Hundes. Das kann nicht jeder Hund. Das kann nicht jeder. Das könnte man nicht jedem Hund beibringen, das geht nicht. Also er muss einen ganz großen Spieltrieb haben und er muss wirklich, wie gesagt, Interesse haben, sich lange zu konzentrieren, weil die Spur, also das dauert richtig lange. So ein Einsatz kann die ganze Nacht gehen. Wenn der Hund dann den Menschen gefunden hat, wie wird der Hund belohnt von dir? Von mir natürlich mit Futter und natürlich mit ganz, ganz viel Spielen. Also wenn ich heimkomme, dann will er schon spielen, ja. Er wird aber auch schon auf den Einsatz vorbereitet. Wir haben dann ein kleines Ritual, das wir immer machen. Wenn der Hund aussteigt, dann streichle ich ihn nochmal zwei, dreimal. Er geht nochmal an den Baum und dann weiß er, jetzt geht's los. Würdest du sagen, dass das für den Hund auch gut ist, weil es ihn vielleicht herausfordert und fordert? Ich glaube, das hält ihn fit, ja. Ja, also es macht ihm Spaß auch, könnte man das sagen? Es macht ihm richtig. Ich merke es jedes Mal, wenn ich ihn dann aus dem Auto hole, der ist aufgeregt, der ist nervös, der weiß, jetzt kommt wieder was. Er fängt an zu bellen, obwohl er das normal nie macht. Ja. Ja, also er weiß, da ist jetzt was. Und jetzt spiele mal wieder. Ich kenne das ja, ich habe das ja schon einige Mal erzählt, dass ich so ein Skandinavien-Freund bin. Und da gibt es ja die Schlittenhunde. Ja. Und das ist immer ganz, ganz rührend oder verrückt zu sehen, wenn die Hunde eingespannt werden vor die Schlitten, sind die völlig nervös und sind aufgeregt. Und die wollen losfahren und sind, glaube ich, glücklich wie Bolle, wenn es dann endlich mal losgeht und die können durch die weiße Pracht preschen. Lauf an ein Polizeiauto drin, wo der Polizeihund hinten drin ist, der wird auf jeden Fall bellen. Zu Hause wird der nicht bellen, aber da weiß ich, sitze im Polizeiauto, wir spielen gleich. Ja. Du bist die Hauptbezugsperson zu diesem Hund. Ich muss die Hauptperson sein, ja. Was bedeutet dir persönlich dieser Hund? Also dieser Hund bedeutet mir alles. Ich bin immer am Überlegen, was mache ich, wenn er irgendwann mal nicht mehr da ist. Am Anfang war es natürlich so, also gerade jetzt in der Familie, die anderen sagen dann, die Frau sagt, oh, er verliert die Haare und er fängt an zu riechen, wenn es regnet und er benimmt sich nicht und er knabbert die Couch an. Aber er ist mittlerweile ein Familienmitglied. Yes. Also da werden die Tränen fließen, mit Sicherheit. Ja, und ich glaube, ich will keinen zweiten mehr. Also der Hund hat seine Macken, die liebe ich auch, seine Macken. Ich kenne den Hund und trotzdem, er gehört dazu. Ja. Und der will mal gar nicht drüber nachdenken, was dann ist, wenn er nicht mehr da ist. Jetzt ist er da und man freut sich, dass er da ist. Jetzt ist er da und wenn er mich morgens anguckt, dann weiß ich genau, oh ja. Wie schön. Marc, danke, dass du angerufen hast. Interessant war das. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, Tschüss. So, ihr Lieben, 1:49 Uhr. Unser Thema Hund, nicht Hunde, sondern Tiere überhaupt. Über den Hund haben wir gerade gesprochen. Hier ist Ines und Ines ist 34. Guten Morgen, Ines. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Ines. Ja, was erzählst du uns über Tiere? Ja, bei mir ist also hauptsächlich, ich habe insgesamt 9 Hunde. 9 Hunde? Ja, 9. Wie groß ist deine Wohnung? Naja, wir haben also ein ganzes Haus mit Grundstück. Gehst du mal ein bisschen irgendwie näher an den Hörern? Du klingst so ein bisschen dumpf. Ja, das soll wohl an meinem Telefon liegen, weil das ist ein schnurloses. Achso, okay. Ich dachte, du würdest es irgendwie ein bisschen entfernt halten. Also 9 Hunde, was für Hunde sind das? Das sind alles Mischlinge von ganz klein, ja, bis Labrador-Mix. Ja, und ihr habt genügend Platz auf jeden Fall für die Hunde? Ja, auf jeden Fall. Also Haus, Grundstück. Wo schlafen die Hunde? Im Haus oder habt ihr draußen irgendwie Boxen, Zwinger oder sowas? Nein, die sind alle mit im Haus. Ja. Und von den 9 Hunden sind also 4 mit Rollstuhl, also Gelähmte. Ach. Wie mit Rollstuhl? Die haben so ein... Erklär mal. Ja, die haben einen richtigen Hunderolli. Also die haben hinten 2 Räder mit einem Gestänge, was eben halt nach vorne geht. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Ja, genau. Dann bekommen die also vorne ein Geschirr an, was ineinander gesteckt wird. Ja. In der Mitte ist halt so eine Aufhängung. Also vorne, die Vorderläufe funktionieren? Richtig, aber halt hinten nicht. Hinten nicht. Wie kommt das, dass die Hunde, die so erkrankt sind? Ja, also die sind halt schwer misshandelt worden. Das sind also alles Hunde aus dem Tierschutz. Ach so, ach so. Ach so, das heißt, du bist die gute Seele für diese Hunde. Ja, so ungefähr. Erzähl doch mal, wie du an die Hunde herangekommen bist. Ja, hauptsächlich übers Internet. Ja, wie geht das? Wüsste ich jetzt gar nicht, wie man das macht. Naja gut, ich meine, Zwergportal, weiß nicht, ob das was sagen tut. Nee. Das ist halt eine riesengroße Internetplattform. Ja. Wo es über, ach lieber Gott, Hunde aus aller Welt gibt. Über 6000 Hunde und keine Ahnung was. Und da habe ich damals den ersten gesehen, das war vor 10 Jahren. Ja. Und da habe ich gesagt, das ist es. Und seitdem habe ich mein Herz an diese Hunde verloren. Und das war auch gleich ein Hund, der eine, ich sag mal, eine Behinderung hatte. Richtig, das war ein Gelähmter. Ein Gelähmter. Ja. Und du suchst also gezielt dir die Tiere aus, die, ja, denen es sehr schlecht geht oder die sehr gehandicapt sind. Richtig. Gibt es auch einen unter den 9 Hunden, der noch fit ist, ganz fit? Ja, ja. Ich sag ja, also 4 haben Rollstuhl. Ja. Und der Rest kann laufen, in Anführungsstrichen. Aber haben auch irgendwelche Sachen, die nicht so ganz okay sind? Ja, also 3 sind normal. Ah, ja. Ja, und die anderen 2, der eine, der hat halt einen Hüftschaden, also der läuft hauptsächlich auf 3 Beinen darum. Ja. Einen, der war ein Rollstuhlfahrer, wo er herkam und läuft aber mittlerweile wieder. Ja. Die hat also eine gebrochene Wirbelsäule. Ja. Dürfte eigentlich gar nicht laufen. Mhm. Aber geht wieder. Aber sie läuft wieder, ja. Sie ist also wieder wie ein Jungspund und... Wie geht das denn, wenn die Hunde in diesem Rollstuhl sind, wenn man das mal so ausdrücken kann? Wie geht das, wenn die ihr Geschäft machen? Gibt das nicht Sauerei? Nee, das geht von ganz alleine. Das geht von ganz alleine? Ja, ja, nee, das geht von ganz alleine und eben halt, wenn sie im Haus sind, da haben sie Windeln an. Ach so, ach so. Weil die merken das ja nicht. Ist ja wie beim Menschen ein Menschwerfer. Ach so, genau. Die merken das ja nicht und können auch nicht Signal geben. Richtig. Das heißt, die machen dann, wenn es kommt, dann kommt es halt. Ja. Das ist aber viel Arbeit, wenn du die Hunde windeln musst auch noch. Das ist ein Fulltime-Job, ja. Das ist ein Fulltime-Job und es ist auch keine schöne Arbeit. Es ist nicht, viele würden dir sagen, eine eklige Arbeit, den Hund, die Windeln sauber zu machen. Naja gut, ich sag mal, man gewöhnt sich dran. Also uns macht das nichts aus. Ja. Also für uns sind sie, ja, normale Hunde. Wer ist uns? Wer ist ja, da? Mir, mein Mann. Ja. Und meine Kleinste wohnt noch hier. Wie alt ist denn die Kleinste? 12. 12. Und ihr seid alle 3 große Hundeliebhaber, alle 3? Oh ja. Alle 3 und sehr, sonst könntest du das auch nicht machen, zumal ich ja nebenbei noch voll berufstätig arbeite in 2 beziehungsweise teilweise 3 Schichten. Ach du lieber Gott. Mensch, Ines, was machst du für tolle Sachen? Respekt, Respekt, Respekt. Dass du dich für so arme Wesen so einsetzt, finde ich ganz toll. Habe ich große Hochachtung vor. Das kostet doch auch eine Mörderkohle. Das kostet ganz viel Geld. Das ist richtig, ja. Kannst du so über den Daumen sagen, was dir die Hunde im Monat kosten? Ui. So ungefähr. Gute Frage. Also so 600-700 Euro sind weg. So, die wollen ja erstmal erarbeitet werden. Ja, das außerdem. Da machst du immer einen Großeinkauf, wenn du Hundefutter kaufen gehst, oder? Ja. Kaufst du so dieses Dosenfutter oder wie machst du das? Beides. Also Dosen und... Und frisch. Trockenfutter. Und Trockenfutter. Ja, also hauptsächlich trocken und abends gibt es halt eine Portion Nassfutter. Mann, oh Mann. Kannst du das erklären, warum du so ein Herz für diese Hunde hast? Ja, das weiß ich selber nicht so ganz genau. Wie gesagt, das sind halt wirklich die Chancenlosen. Ja, ja. Und wahrscheinlich ist es das. Ja. Weil diese Hunde, normalerweise werden sie getötet. Weil es eben halt kein Mensch machen will. Also ich finde ja auch, dass man vor jedem lebenden Wesen Hochachtung und Respekt haben muss. Und gerade, es gibt oft so traurige Berichte aus irgendwelchen fernen Ländern, wo die Hunde zusammengepfercht werden, erschossen werden, vergast werden oder ich weiß nicht was. Mhm. Und wenn du dich da so für einsetzt, das finde ich wirklich ganz großartig, muss ich hier sagen. Wirklich. Ja, die meisten sind halt auch aus dem Ausland, ne? Ja, ja, klar. Jetzt sind 9 Hunde, sollen es denn noch mehr werden? Nee, nee, um Gottes Willen. Also bei mir ist Schicht im Schacht jetzt. Und wenn dann ein Hund mal stirbt, was sich ja auch schon vorgekommen ist in den letzten Jahren. Ja. Holst du dir dann 9, dass du immer so auf die Zahl 9 kommst? Nein, nicht nee. Unbedingt, um Gottes Willen. Also 9 ist Zufall jetzt, ne? Das 9, ist ja. Ein Zufall, ja. Ja. Nein, Ines. Weil es stehen zum Beispiel auch 3 Stück, das sind Pflegehunde. Ja. Also die stehen auch zur Vermittlung. Ja, ach so, ah ja. Aber dass die jemals vermittelt werden, die Chance ist fast null. Ja, da sagen wir es mal so. Das glaube ich auch. Also, nochmal von meiner Seite aus, großen Respekt, finde ich sehr vorbildlich und dass du dich so sehr um die armen Kerle kümmerst, finde ich ja. Ganz toll. Schönen Gruß an deine Familie und auch toll, dass du angerufen hast. Mhm. Liebe Ines, mach's gut. Gut, danke. Tschüss. Und hier ist die Dora, mit dem schönen Namen Dora, 60 Jahre alt. Guten Morgen, Dora. Hallo? Dora bewegt noch ein bisschen den Hörer. Hallo Dora. Ja, ja. Hallo, ich bin da. Ja, hallo Dora. Ja. Hallo. Zum Thema Tiere hast du auch angerufen. Warum? Ja. Ich bitte dich, den Ton ganz wegzuschalten von deinem Fernseher oder von dem Radiogerät. Oh, Entschuldigung. Ja, sonst kommen wir ganz durcheinander. Genau. Ja. Ganz, ganz kurz. Ja. Mein Kater war ein halbes Jahr weg. Ja. Und er ist nach Hause gekommen zum Sterben. Och. Wann war das? Das ist schon ein paar Jährchen her. Ja. Der ist nach Hause gekommen zum Sterben. Was heißt das? Ja, genau. Wie lange war er dann noch zu Hause? Nur ungefähr 24 Stunden. Ach. Und du weißt nicht, wo er vorher dieses halbe Jahr war? Ich habe ihn gesucht, natürlich, ohne Ende. Und wie lange hattest du ihn vorher? 13 Jahre. 13 Jahre lang? Ja. Und dann ist er abgehauen, einfach so? Dann ist er einfach weg und dann kam er wieder nach Hause. Und ist gestorben. Und, so. War dir klar, als du ihn gesehen hast, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt, als er zurückkam? Nein, absolut gar nicht. Ach so. Er war gepflegt, sein Fell war in Ordnung, alles war okay. Und dann ist er binnen 24 Stunden gestorben? Genau. Woran, weißt du das? Nein. Nein. Er war gesund und munter und... Nun kann man ja zwei Vermutungen haben. Entweder ist es ein Zufall oder das Tier hat irgendwas gemerkt. Nein, ich schätze mal, er wollte Abschied nehmen. Mhm. Also dem Tier war irgendwie schon klar, dass es sterben wird. Genau. Hat das gespürt und wollte dann in sein altes Zuhause nochmal zurück. Genau. Mhm. Also das Gefühl hatte ich zumindest. Und ich war froh, dass er wieder da war. Hat er sich denn, nachdem er nach Hause gekommen war, irgendwie besonders benommen? Hat er irgendwas Besonderes? Ja, eben. Er wollte zu mir ins Bett. Und das wollte er früher nie. Ach so. Ach so. Du hattest ihn so erzogen, dass das tabu ist, das Bett. Ja, genau. Tier gehört nicht ins Bett. Ist ja, klar. Klar. Und, aber das wollte er unbedingt. Das wollte er unbedingt. Und ich habe gedacht, okay, er ist lange weg. Zur Belohnung darf er das mal. Genau. Dann lass ihn mal rein und... Mhm. Und wo ist er, wo und wie ist er dann letztendlich gestorben? Bei mir auf meinem Grundstück. Also nicht in meiner Nähe. Ja, also nicht im Bett ist er nicht gestorben dann? Nein, im Bett nicht. Mhm. Nein. Aber das muss doch für dich dann auch ein richtiger Schock gewesen sein. Zuerst nein, das war eine Erleichterung, weil ich wusste, ihm ist es gut gegangen. Ach so, mhm. Ja, aber ich denke, auf der einen Seite freut man sich, wenn so ein Tier dann wieder zurückkommt und dann stirbt es. Ja, ich habe mir Sorgen gemacht natürlich, wo ist Egon? Ja, Egon klar. Hieß er. Egon. Genau, Egon Kent war damals 13 Jahre alt. Ja, ja, ja. Aber für dich war es dann eine Erleichterung, dass du wusstest, es ist alles gut und... Ja, genau, er ist... Ja, ihm ist gut gegangen in der Zeit. Verstehe. Ja, Dora, danke dir auch für deine Geschichte noch. Die haben wir noch schön erzählen können in der Restzeit hier. Danke vielmals und alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss. Alles Gute wünsche ich dir auch. Dankeschön. Okay. Tschüss, Dora. So, ihr Lieben, das war unsere Sendung Tiere in der Technik. Tobias Fritz. Und morgen sind wir wieder da mit der freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr unter der bekannten Nummer anrufen und natürlich gerne auch mailen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.